Siebtes Kapitel. In eben dem Dorfe, worin mein Vater und meine Mutter wohnten, wohnte auch eine hagere, längliche, mütterliche, züchtige, alte, gute Frau von einer Hebamme, welche mit Hilfe von ein wenig schlichtem, gesunden Menschenverstand und dass sie einige Jahre hindurch alle Hände voll in ihrem Geschäfte zu tun hatte, wobei sie sich beständig auf ihre Kräfte sehr wenig, auf Frau Mutter Natur, aber sehr stark verließ, nach ihrer Art keine geringe Staffel des Ruhms in der Welt erstiegen hatte. Bei welchem Worte Welt ich, euer Hochedel Wohlgeboren, sagen muss, ich meine nicht mehr damit als einen kleinen Zirkel, der auf dem Zirkel der großen Welt beschrieben ist, von 4 englischen Meilen im Diameter oder so ungefähr, von welchem die Hütte, worin die gute alte Frau lebte, als der Mittelpunkt angenommen wird. Sie war, wie es scheint, in ihrem 47. Jahre zur Witwe geworden, mit 3 oder 4 kleinen Kindern in großer Dürftigkeit. Und da sie damals eine Person von ehrbarer Aufführung, ernsthaftem Betragen, ja noch dazu ein Weibsbild von wenig Worten und obendrein ein Gegenstand des Mitleids war, deren Armut und das Stillschweigen, womit sie solche ertrug, desto lauter um freundschaftlichen Beistand rief, so ward die Frau des Pfarrers am Kirchspiel von Mitleid gerührt. Und da sie schon oft einen üblen Umstand beklagt hatte, dem die Herde ihres Eheherrn schon viele Jahre her ausgesetzt war, dass nämlich kein solches Ding als eine Hebamme von irgendeiner Art zu finden war, der Fall mochte so dringend sein, als er wollte, man musste erst 6 oder 7 lange Meilen danach reiten, welche besagten 7 langen Meilen bei finsteren Nächten und bösen Wegen, da der Boden in der Gegend umher aus zähem Lehm bestand, ebenso gut waren als 14 und diese zuweilen ebenso viel hieß, als gar keine Hebamme haben. So hatte sie den Einfall, dass ein ebenso wohl angebrachter Dienst für das ganze Kirchspiel als für die arme Frau selbst sein würde, wenn man sie ein wenig in den Anfangsgründen der Kunst unterweisen ließe, damit sie hernach Hebamme des Kirchspiels werden könnte. Da keine Frau in der ganzen Gegend geschickter war, ihren entworfenen Plan auszuführen, als sie selbst, so nahm es die Frau Pastorin sehr christlicherweise über sich. Und sie vermochte über die weibliche Hälfte der Pfarrkinder so viel, dass sie ihn ohne Schwierigkeit nach allem Herzenswunsch ausführte. In der Tat half auch in dieser Sache der Pfarrer seiner Frau mit seinem ganzen Ansehen und um in der gehörigen Ordnung zu Werke zu gehen und dem guten Geschöpfe ein ebenso gutes Recht zur Ausübung durch die Gesetze zu geben, als ihr seine Frau es durch Unterweisung gegeben hatte, bezahlte er mit Freuden aus seiner eigenen Tasche das Geld für die Bewilligung vom Landphysikus, welches sich im Ganzen ungefähr auf einen Louisdor belief, so dass die gute Frau unter 4 Augen völlig in den wahren und körperlichen Besitz ihres Amtes eingesetzt wurde, samt allen seinen Rechten, Artikeln und Gefällen, wie die auch immer Namen haben möchten, wie es wörtlich hieß. Diese letzten Worte, müssen Sie wissen, standen nicht in dem alten Formulare, nach welchem gewöhnlich solche Lizenzen, Diplomata und Vollmachtscheine lauteten, die bisher in solchen Fällen der Schwesterschaft erteilt worden waren, sondern waren aus einem netten Formularbuch des Didius, eigener Erfindung, genommen, welcher aus einer besonderen Gabe als dergleichen Instrumente zu zerstückeln und von Neuem zusammenzufügen, nicht allein diese herrliche Verbesserung außersann, sondern auch mancher von den alten privilegierten Matronen in der Nachbarschaft das Maul so wässrig machte, dass sie ihre Bewilligung auffrischen ließ, um dieser seinen Bimbam beigefügt zu haben. Ich gestehe, ich habe Didius wegen dieser Art von seinen Einfällen niemals beneiden können. Aber lass jedermann seinen besonderen Geschmack. Ja, weil Sie doch einmal darauf kommen, mein Herr, hatten nicht die weisesten Männer zu allen Zeiten, Salomon selbst nicht ausgenommen, hatten sie nicht ihre Steckenpferde, ihre Wettrennen, ihre Münz- und Muschelsammlung, ihre Trommeln, ihre Trompeten, ihre Geigen, ihre Paletten, ihre chinesischen Porzellanfiguren, ihre Schmetterlinge. Und solange ein Mann sein Steckenpferd auf der Heerstraße ruhig und friedsam fortreitet und weder Sie noch mich zwingen will, hinter ihm aufzusitzen, ich bitte Sie, mein Herr, was geht es Sie oder mich an?